Abschnitt 7 aus Der Lärm von Theodor Lessing. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Drittes Kapitel: Die Empfindlichkeit des Ohres, Teil 2. Zweitens: Wenngleich man sich vorzustellen vermag, dass ein Lebewesen auch mit anderen als den uns bekannten Sinnesorganen sich eine Welt aufbauen und lebend in ihr orientieren könne, und dass somit nur Zufall ist, wenn wir uns mit Auge und Ohr und nicht durch irgendwelche andere unfassliche, uns unbekannte Sinne verständigen, so obwaltet doch in Entwicklung, Höhersteigerung und gegenseitigem Verhältnis der gegebenen Sinne die sicherste Notwendigkeit. Es scheint mir hierbei außer Frage zu sein, dass die Verfeinerung des menschlichen Gehörs einer komplizierten, entwicklungsgeschichtlich späteren Stufe zukommt, als selbst die differenzierteste Empfänglichkeit für Phänomene des Lichtes und der Farbe. Die Welt des Ohrs ist die reichste und subtilste, die Erlebnisse des Ohrs sind zarter, mannigfaltiger und intensiver als alles, was durch das Auge erlebt werden kann. Hiermit aber hängt auch der Umstand zusammen, dass das Gesicht ein weit trägerer, jüngerer und weniger eingeschliffener Sinn als das Gehör ist und dass Reaktionen auf Schallreize schneller und prompter als Reaktionen auf Licht- und Farbenreize zu erfolgen pflegen. Es besteht die merkwürdige Relation, dass je subtiler und je reicher gegliedert eine Klasse von Empfindungen zu sein pflegt, umso stärker auch die Empfindlichkeit für eben diesen Bereich von Empfindungen sich entwickeln muss. Dies nämlich ist die notwendige Voraussetzung dafür, dass sich eine noch weitere faktische Differenzierung der betreffenden Empfindungssphäre an uns vollziehen kann. Hieraus aber folgt, dass auf jedem Sinnesgebiete die Empfänglichkeit für quantitative Steigerung der Reize zugleich mit der Fähigkeit der Wahrnehmung für neue qualitative Unterschiede anwachsen muss. Es ist eine praktisch oft erprobte Erfahrung, dass dasselbe Individuum für die feinsten Unterschiede eines Sinnesgebiets zwar empfindlich ist, dennoch aber der gröbsten Anstöße bedarf, um diese feinsten objektiven Unterschiede zu bemerken. Daher kann ohne Widerspruch geschehen, dass die feinste psychische Reizbarkeit mit der schlimmsten objektiven Vergröberung der Reize, dass zum Beispiel der zarteste Farbensinn mit dem rohesten Farbenmissbrauch oder das feinste Gehör mit dem schrecklichsten Gelärme zusammengeht und sich gar wohl verträgt. Gleichwie ein Gourmet, der nur noch in den seltensten Anreizen der Zunge einen neuen Genuss findet, sich schließlich gerade zu den allerprimitivsten Genüssen bekehrt, so geht auch im Gebiete höherer Sinnlichkeit Verinnerlichung des Empfindens und Rohheit der faktischen Empfindungsausdrücke sehr oft zusammen. Wenn ich ein Beispiel aus einer nur scheinbar entlegenen Sphäre heranziehen darf, so möchte ich auf die Entwicklung unseres Theaterwesens hinweisen. Rohheit und Feinheit, wüster Sensations- und Kolportagestil einerseits und fast krankhaft geistige Finesse andererseits, sehen wir auf unseren Theatern immer gemeinsam auftauchen. Es scheint gerade so, als wenn unsere Nervensysteme zugleich stumpf und hyperäretisch geworden seien. Sie sind zwar empfänglich für die leisesten Anreize, und leiseste Anstöße genügen schon, um starke Wirkungen auszulösen, aber sie bedürfen zugleich starker Anlässe, damit diese überfeinerte Wahrnehmungsfähigkeit de facto in Kraft trete. Dieser subtile Zusammenhang kehrt nun auch in der Geschichte des Lärmes wieder. Wir sind zugleich entsetzlich laut und entsetzlich musikalisch geworden. Wenn, nach Schopenhauers Angabe, Thomas Hood von den Deutschen sagte, "For a musical people, they are the most noisy I ever met with," so steht wohl eine ganz unrichtige Beobachtung dahinter. Denn Stumpfheit gegen Lärm und Empfänglichkeit für Musik, große Lärmhaftigkeit des Volkslebens und qualitative Verfeinerung des Gehörs bilden durchaus keinen konträren Gegensatz. Vielleicht sind die feinsten musikalischen Ohren in Stadtvierteln zu Hause, vor deren Getöse ein unmusikalischer Kannibale die Flucht ergreifen würde. Der Naturmensch, der ein weit undisziplinierteres und gröberes Gehör besitzt, ist zugleich für Gehörseindrücke aufmerksamer und bewusster als der Kulturmensch. Umgekehrt scheint dasselbe Individuum zu einer extremen Lautheit des äußeren Lebens zu neigen, das doch zugleich für die geistigsten Intervalle der Musik und für die zartesten Naturgeräusche, wie Rauschen im reifen Korn, Rieseln des Regens auf Gebüsch und Sand, Knistern aufbrechender Knospen oder Rascheln fallender Blätter, tief empfänglich ist. Dieser moderne Mensch scheint so nervös zu sein, dass ihn nur das ganz zarte oder das ganz laute Geräusch zu fesseln vermag. Nur Sinneseindrücke auf sozusagen mittlerer Linie übergeht er in Gewohnheit gewordener Stumpfheit. Auf dieses merkwürdige Beieinander von Feinheit und Lautheit deutet vor allem die Entwicklung der modernen Musik hin. Ist es nicht geradezu ungeheuerlich, wenn auf einem internationalen Musikfest zu Boston unlängst 20.000 Solisten beiderlei Geschlechts, 2.000 Mann Orchester und mehrere hundert Dampforgeln mitgewirkt haben? Und wenn ich in der Zeitung des heutigen Tages lese, dass Kaiser Wilhelm gestern Abend zunächst ein Kanonenstück von Wildenbruch und danach »Wer hat dich, du schöner Wald« aus 1200 sangesfreudigen deutschen Männerkehlen genossen hat, heute früh aber bereits wieder durch den Huldigungsmarsch von Schulze, ausgeführt von sämtlichen Kapellen der Garnison geweckt worden ist, dann erfasst mich halbwegs staunende Bewunderung für solchen Nervenapparat, halbwegs ein großes Mitgefühl. Und hat nicht endlich das Opernwesen seit Richard Wagner eine Dynamik erreicht, die an die Reaktionsfähigkeit des kultivierten Ohres scheinbar nicht mehr zu überbietende Ansprüche stellt? Dennoch ist diese Entwicklung zur Lautheit mit einer entschiedenen Verfeinerung des Gehöres zusammengegangen. Man liest oft die Behauptung, dass das Tier, insbesondere Katze und Dammwild, ein feineres Ohr als der Mensch besitze. Das ist vollkommen unrichtig. Wir kennen kein Lebewesen, dessen Gehörapparat so fein und kompliziert wie der menschliche wäre. Wohl aber bemerken wir bei vielen Tierarten eine größere Empfänglichkeit für Geräusche, weil ihre Aufmerksamkeit noch einseitig auf Schallwahrnehmungen eingestellt ist. Ein großer Teil der Tierwelt ist gezwungen, um seiner Nahrung und Sicherheit willen, sich beständig durch das Ohr zu orientieren. Der Mensch aber würde gerade vermöge seiner höheren nervösen Reizbarkeit in kurzer Zeit zugrunde gehen, wenn er alle Geräusche, die von seinem Gehöre perzipiert werden oder für sein Ohr perzipierbar sind, auch de facto aperzipieren wollte. Die notgedrungene Gewöhnung an Umgebungsgeräusche jeder Art, wie Zischen, Stoßen, Kreischen, Pfeifen und Schreien, bewirkt, dass beim Menschen durch andauernde Schwingung der vielen Gehörteile zahllose Nervenstränge chronisch erschlaffen. Sein Hören wird schließlich zu einer rein empfindenden Tätigkeit und die unzähligen Einzelgeräusche im Hause und auf der Straße kommen nicht mehr in sein wissendes Bewusstsein. In der Gewohnheit, nur komplexe Klänge zu apperzipieren, wissen wir schließlich nicht mehr, aus welcher Art Tönen Geräusche zusammengesetzt sind. Gleichwohl hören wir doch alle diese Töne und Untertöne feiner als jedes Tier. Darauf deutet sowohl die Möglichkeit der Klanganalyse wie der anatomische Bau unseres Gehörorgans. Der Mensch besitzt ca. 15.500 Hörzellen. Und wenn wir auch nur vermuten dürfen, dass jede einzelne Hörzelle auf einen anderen Ton abgestimmt ist, so können wir doch bei einiger Übung mindestens 4.000 Töne mit voller Sicherheit unterscheiden. Wie fein aber ein Gehör ist, das auch nur 1.000 Töne voneinander unterscheiden kann, ermessen wir an der Tatsache, dass unser größter Konzertflügel nur 87 Töne besitzt. Allein zwischen den Tönen A und B vermag das normale Menschenohr wenigstens 30 weitere Zwischentöne wahrzunehmen. Die Katze, die scheinbar viel feiner hört und jedenfalls auf den leisesten Ton reagiert, hat doch nur 1200. Der Hase aber, der wiederum feiner hört als die Katze, hat nur 7000 Gehörzellen. Dieses alles beweist, dass die Abgestumpftheit des Menschen gegen leise und mittlere Geräusche keineswegs auf verminderte Empfänglichkeit seines Gehörsinns deutet. Man muss die Anregungsschwelle und die Ausdrucksschwelle, die faktische Empfänglichkeit und den Ausdruck der Empfänglichkeit wohl unterscheiden. Niemand darf jedoch glauben, dass das ewige Schwingen in Ohr und Hirn, wenn es auch schließlich nicht als bewusstseinweckende Hemmung empfunden wird und darum keine Reaktionen mehr auslöst, nun für das menschliche Leben und menschliche Gesundheit gleichgültig geworden sei. Die Natur hat Schnecke und kortisches Organ wohlweislich zutiefst in die Schädelhöhle gelegt, weil es von allen unseren Organen das komplizierteste und empfindlichste ist und mit der geistigen Bewusstheit des Menschengeschlechtes die innigste Verbindung besitzt. Hierauf deutet auch der entwicklungsgeschichtliche Umstand, dass seine Reife und Ausbildung die längste Zeitdauer erfordern. Denn wie überall das Kompliziertere später zur Reife kommt als das minder Komplizierte, so kommt auch das Gehör zugleich mit der Sprache erst dann zu seiner vollen Entwicklung, wenn jede andere sinnliche Reaktionsfähigkeit schon auf ihrem Gipfel angelangt ist. Auch lässt in der Regel im Prozesse des Alterns die Kraft des Auges früher wieder nach als die des Ohres. Wir empfinden jedoch die von uns beständig perzipierten Geräusche unserer Umgebung schließlich nicht mehr als Hemmung und somit auch nicht als gegenständliche Gegebenheit, weil sie für das gewohnte Leben keine Gefahr und eben darum keinen Ansporn zu apperzeptivem Aufmerken in sich schließen. Gleichwohl sind diese Geräusche doch beständig da. Sie üben beständig ihren bohrenden, unterminierenden, kraftverbrauchenden Einfluss. Man könnte sie etwa mit dem Druck der uns umgebenden Atmosphäre vergleichen, der auch nicht bemerkt und niemals störend empfunden wird, zweifellos aber zu seiner Überwindung ein bestimmtes Kraftmaß in unserem Lebenshaushalte, ein bestimmtes Maß vitaler Energien dauernd in Anspruch nimmt. Ich möchte vermuten, dass mancherlei allgemeine physiologische Dispositionen, die wir als Organgefühl, Gemeingefühl, Stimmung und dergleichen ansprechen, auf Konto dieses uns unbewussten Perzeptionszwanges zu setzen seien. Zumal der Großstädter empfindet häufig dunkles Unbehagen, Erschöpfung oder nagendes Ermüdetsein, dessen Quell ihm erst klar wird, wenn die Aufmerksamkeit zufällig auf Geräusche der Umgebung fällt, deren Einwirkung vielleicht schon Tage und Monate von den Nerven ertragen wurde, ohne dass diese Störung irgendwie bemerkt worden wäre. Ja, es geschieht beständig, dass die schädigende Wirkung von Geräuschen uns erst bewusst wird, nachdem sie zu wirken aufgehört haben, während doch in jedem anderen Sinnesgebiet das Geltendmachen von Schmerz das unmittelbare Dasein biologischer Schädigung anzeigt. Fußnote: Erst in jüngster Zeit ist es uns gelungen, die Arbeit zu messen, die ein perzipierter Ton auf das Trommelfell ausübt. Es wurde gefunden, dass bei einem sehr lauten Ton diese Arbeit etwa 1000stel Erg beträgt, dass man aber auch bei einem 1000000stel Erg noch deutliche Tonempfindungen hat. Ende Fußnote. Wir arbeiten somit scheinbar ungestört unter dem Einflusse ferner Flintenschüsse oder Trommelwirbel, rammelnder Handwerker oder klappernder Schreibmaschinen, so wie der Schmied das Dröhnen seiner Hämmer, der Uhrmacher seine Uhren und der Müller das Schlagen seiner Räder nicht mehr wahrnimmt. Aber sobald einmal Stillstand im Geräusche eintritt, beginnen die Ohren zu summen. Es beginnt sich die aufstachelnde Wirkung des Geräusches nachträglich an seinen Folgen zu zeigen. Man hat an fast allen Arbeitern, die lange in einer Kesselfabrik oder in Apparaturen gearbeitet haben, eine eigentümliche Krankheit gefunden, die man Kesselmachertaubheit genannt hat. Das Trommelfell verdickt sich unter Einwirkung des Lärms, das Gehör wird gegenüber dem spezifischen Hammerlärm schwächer, bis schließlich auch Schwächung für jede andere Art Geräusche und zuletzt vollkommene Taubheit eintritt. Was sich hierin geltend macht, ist eine wahrhaft heilsame Schutzvorrichtung des gefährdeten Organismus, und zwar des ganzen Organismus. Denn jede Reizung oder Überreizung eines einzelnen Sinnesgebietes trifft zweifellos den gesamten Nervenapparat, sodass es zur Lebensforderung des Individuums wird, dass ein dauernd gefährdetes Organ gegenüber Anforderungen, denen es sich nicht anpassen kann, schließlich zur Degeneration gezwungen werde. Eine bloß partielle Abstumpfung oder Unbewusstheit dagegen könnte uns nicht beschützen, da sie ja keine Unempfindlichkeit in sich schließt, sondern mit der fortdauernden feinsten Wahrnehmungsfähigkeit gar wohl verträglich ist. Ende von Abschnitt 7. Gelesen von Klaus Missfeld.